Straßen dunkelt. Nachts. Und der Abendstern funkelt. Nachts. Entlädt sich der Frust. Nachts. Kommt die Angriffslust. Nachts. Rotten sie sich zusammen. Nachts. Steht ihr Hass in Flammen. Nachts. Suchen sie Gewalt. Nachts. Ist ihr Herz eiskalt. Abends sitzen die Alten vor der Glotze. Bekommen nichts mit von dem Gemotze. Nachtschicht, Perspektivlosigkeit. Nachtschicht, macht sich zu Schlägern bereit. Nachtschicht, prügeln sich herum. Nachtschicht, suchen nach Befriedigung. Nachtschicht, voller Hass und Pein. Nachtschicht, schlagen sie auf ihre Opfer ein. Nachtschicht, zusammen haben sie Macht. Sind sie zu schwach? Nachts entlädt sich der Frust. Nachts kommt die Angriffslust. Nachts rotten sie sich zusammen. Nachts steht ihr Hass in Flammen. Nachts wenn sie Autos knacken. Nachts und sich die Schädel einhacken. Nachts geben sie keine Ruhe. Und der Staat schaut tatenlos zu. Abends sitzen die Alten vor der Glotze. Bekommen nichts mit von dem Gemotze. Nachtschicht, Perspektivlosigkeit. Nachtschicht, macht sich zu Schlägern bereit. Nachtschicht, prügelt sich herum. Nachtschicht, suchen nach Befriedigung. Nachtschicht, voller Hass und Pein. Schlagen sie auf ihre Opfer ein. Nachtschicht, zusammen haben sie Macht. Nachtschicht, alleine sind sie zu schwach. Abends sitzen die Alten vor der Glotze. Bekommen nichts mit von dem Gemotze.